Sie war dicker als Susanne, frisch Spaghetti aus der Wanne, doch sie wollte das nicht mehr. Sie war einfach viel zu schwer. Und die Großen verbülteten, oh, die drückten auf die Rippen. FDH half leider nicht. Und dann war da noch die Gicht. Röschen, Röschen frisst und trinkt, bis sie auf die Knie sinkt. Röschen, Röschen schläft auf Stahl, darauf liegt sie wie ein Wal. Röschen, Röschen schmatzt und schluckt, bis sie's auf den Teppich spuckt. Röschen, Röschen SPD findet Merkel mega blöd. Sie war dicker als Martina, fraß die Torten rein wie Wiener, doch sie wollte das nicht mehr. Sie war einfach viel zu schwer. Und die Hände wie zwei Zangen griffen nach den Zuckerstangen. FDH half leider nicht. Und sie kam zu spät zur Schicht. Röschen, Röschen frisst und trinkt, bis sie auf die Knie sinkt. Röschen, Röschen schläft auf Stahl, darauf liegt sie wie ein Wal. Röschen, Röschen schmatzt und schluckt, bis sie's auf den Teppich spuckt. Röschen, Röschen SPD findet Merkel mega blöd. Sie war dicker als Renate, fraß den Schinken aus der Karte, doch sie wollte das nicht mehr. Sie war einfach viel zu schwer. Und die fetten, blanken Backen, ja, die störten so beim Kacken. FDH half leider nicht, und sie blieb ein armer Wicht. Röschen, Röschen frisst und trinkt, bis sie auf die Knie sinkt. Röschen, Röschen schläft auf Stahl, darauf liegt sie wie ein Wal. Röschen, Röschen schmatzt und schluckt, bis sie's auf den Teppich spuckt. Röschen, Röschen SPD findet Merkel mega blöd. Röschen, Röschen frisst und trinkt, bis sie auf die Knie sinkt. Röschen, Röschen schläft auf Stahl, darauf liegt sie wie ein Wal. Röschen, Röschen schmatzt und schluckt, bis sie's auf den Teppich spuckt. Röschen, Röschen SPD findet Merkel mega blöd. Ja. Oh yeah.